Sie kürzen nicht nur den Sozialhaushalt, die Krankenhäuser, die Schulen. Sie kürzen nicht nur den Kranken das Essen und die Betten unter dem Hintern weg, sondern sie kürzen auch den kritischen Medien ihre Antennen. Wasser! Ja, wir grüßen recht herzlich die Sendung Niemandsland aus Barcelona von den zwei österreichischen Mädels Pia und Hanna, die ein bisschen Urlaub verbringen aus der Steiermark. Allen diesen Radiosender zu hören. Was habe ich, was habe ich nicht, was habe ich gesagt? Ich weiß es nicht. Guten Morgen, hier ist wieder Niemandsland, es ist wieder Samstag, es ist wieder 10 Uhr, beziehungsweise kurz vor 10. Wir werden jetzt 2 Stunden über deutsche Kultur, Politik, Geschichte und Musik berichten. Herzlich willkommen allen, die uns auch weltweit hören, über das weltweite Netz unter www.contrabanda.org oder im Podcast unter www.niemandsland.contrabanda.org. Samstag, 23. Juni. Der Sommer ist da. Der Sommer kommt, Rio Reise. Bleiben wir beim Sommer. Sommer, Sommer, Sommer. Ich liebe den Sommer. Radio Sommer in Niemandsland. Radio Sommer. Sommer 2012 im Niemandsland bei Kontrabanda FM. Was ist denn das für Krach? es war das Telefon mitten in der Nacht. Was das vielleicht du um die Zeit ruft uns niemand an, aber als ich anging, war es schon zu spät. Da hab ich mir nur wünscht, ich hätte ein Polaroid von dir gemacht. Und dann war ich traurig mit in der Nacht. Geburtstag hab und das ist ja schon ganz bald. Lade ich dich ein, dann kommst du ganz bestimmt. Dann werd ich dir sagen, dass du schöne Augen hast, die mich manchmal anschauen mit in der Nacht. Ich hab dich niemals angefasst, doch in meinen Träumen haben wir das gemacht. مرحبا بكم في برنامج نيمانسلاند. كنتمنى هذا البرنامج يعجبكم. نيمانسلاند صوت الحرية. Der Verrückte zum irren Spätprogramm der Komödianten und Entzückten. Die Tänzer ziehen ihre roten Schuhe an, die haben den Schritt in die Realität verpasst. Dein Rettungsring dicht daneben gefasst. Akkord ohne Grundton, Flugzeug ohne Räder. Nimm mich mit, bitte lass mich nicht hier. Im Handumdrehen waren wir da. Alle waren sie hier versammelt. Nicht immer haben sie hier gespielt. Ihre Vergangenheit ist vergammelt. Und keiner weiß mehr, wie's früher war. Zur Nachtvorstellung der Verrückten. Zum irre Spätprogramm der Komödianten und Entzückten. Die Tänzer ziehen ihre roten Schuhe an, die haben den Schritt in die Realität verpasst. Beim Rettungsring dicht daneben gefasst. Akkord ohne Grundton, Flugzeug ohne Räder. der sich für Grappelli hält, tanzt geigend auf der Balustrade. Eingepudert und abgestellt, der Chef. Alle an die Wand und erschießen, brüllt der Terrorist. Ich liebe dich, der Charmeur. Und so nach zwei, drei Stunden sind sie alle krank, geschafft und hundemüde. Ende ohne Beifall, Schluss ohne Dank, der Vorhang fällt. Platz, es wird Platz gemacht. Platz da für die wirkliche Welt. Soweit die Nachtvorstellung der Verrückten, das irre Spätprogramm der Komödiantin und Entzückten. Die Tänzer ziehen ihre Garderobe an, die haben den Schritt in die Realität verpasst. Beim Rettungsring dicht daneben gefasst. Akkord ohne Grund, Flugzeug ohne Räder. Schönes Lied der deutschen Gruppe Keimzeit, früher DDR. Das Lied Flugzeuge. Traum. Ja, es verspricht ein sehr, sehr, sehr heißer Tag zu werden. Ein schwüler Tag. Leute, macht euch zum Schwitzen bereit. An dieser Stelle zuerst einmal etwas in ganz, ganz, ganz eigener Sache, weil unsere Situation im Moment doch sehr ernst ist, zumindest für unser FM-Radio, Contrabanda FM hier in Barcelona. Seit einigen Tagen ist uns bekannt, dass der Sendebetrieb von Contrabanda FM hier in Barcelona in Gefahr ist. Von Seiten der Subdirección General de Ordenación del Espacio de Comunicación Audiovisual de la Generalitat de Catalunya. Ich erkläre mal kurz, was das ist. Das ist das Organ der katalanischen Landesregierung, das die Verteilung von Lizenzen für Rundfunk und Fernsehen regelt. Er ging an uns, Contrabanda FM, der Befehl zur Schließung der Sendeanlage auf dem Gelände von Turó de Rovira, wo sich die Sendeantenne des Radios befindet. Es handelt sich dabei um einen sogenannten Gesamtplan, der die Rundfunksendungen, die vom Stadtteil Carmelo ausgestrahlt werden, zu regeln vorgibt, ohne dabei jedoch die Besonderheiten der freien und nicht kommerziellen Radios zu berücksichtigen, für deren Betrieb bisher noch keine spezifische gesetzliche Regelung existiert. Das Gesetz 22-2005 vom 29.12.2005 heißt Audiovisuelles Gesetz Kataloniens, zieht die Existenz von Radiosendern ohne Gewinnstreben zwar in Betracht, bietet indes keine Regelung zur Erlangung einer Sendelizenz. Nun droht man uns, falls wir vom oben erwähnten Ort aus weitersenden, wobei man uns vom Tag der Verkündung ab eine Frist von 20 Tagen gesetzt hat, droht das Verwaltungsorgan uns mit einem Bußgeld von, halten Sie sich fest, meine Damen und Herren, 100.000 Euro. Sollte diese Drohung wahr werden, hätte dies zur Folge, dass in vielen Stadtbezirken von Barcelona kein einziges freies Radio mehr zu empfangen sein wird. Hinzu kommt, dass der Empfang der freien Radios Radio Bronca und Radio Pica durch das illegale Senden von verschiedenen kommerziellen Piratensendern, Mola FM auf 96,6 und Radio Linia 4 auf 103,9, seit fast zwei Jahren stark beeinträchtigt bzw. ganz verhindert wird. Seit ihren Anfängen vor 30 Jahren haben die freien Radios hier in Katalonien Schließungen, Sanktionen der verschiedensten Art, erzwungene Frequenzänderungen und Sendestörungen durch kommerzielle Piratensender und legale Sender, die mit überhöhter Wattzahl ausstrahlen, erleben müssen. Die momentane Schließungsbedrohung ist ein neuer Angriff gegen die freien Radios und alternativen Medien. Wir sind uns bewusst, dass dies im aktuellen politischen Kontext der sozialen und wirtschaftlichen Kürzungen und des Abbaus des demokratischen Rechtsstaats durchgezogen wird. Es handelt sich um einen Teil einer koordinierten Strategie. Diejenigen Informationskanäle, die dem politischen Spiel von Macht und Marktinteressen nicht unterworfen sind und Transparenz und Aufklärung bieten, sollen zum Schweigen gebracht werden. Das Radioprojekt Contrabanda FM ist identisch mit Basisdemokratie, Selbstverwaltung und vollkommener Selbstfinanzierung ohne Subventionen oder Werbung. Und es gibt den unterschiedlichsten sozialen und kulturellen Bürgerinitiativen und Projekten eine Stimme hier in dieser Stadt und verbreitet Informationen über Missstände und Problematiken, die in den konventionellen Medien so gut wie keine Berücksichtigung finden. Im Moment gibt es hier bei Contrabanda FM 30 verschiedene Radiosendungen, die aus verschiedensten Perspektiven über die unterschiedlichsten Themen und Bereiche des kulturellen, politischen und sozialen Geschehens berichten. Dabei ist für uns die Pluralität der Standpunkte von größter Wichtigkeit, um der monolithischen Struktur der Massenmedien eine Alternative entgegensetzen zu können. Der Sendebetrieb von Contrabanda FM auf 91.4 muss erhalten bleiben. Aus diesem Grunde bitten wir alle Gruppen, Organisationen und Personen, die bei Contrabanda mitgearbeitet haben und noch mitarbeiten, um ihre Unterstützung. Und wir brauchen natürlich auch die Hilfe unserer Hörerinnen und Hörer, sowohl der treuen als auch der neu hinzugekommenen und auch aller künftigen Hörer. Contrabanda FM gehört allen. Sie werden uns nicht zum Verstummen bringen. Bitte besuchen Sie, meine Damen und Herren, und besucht, liebe Hörerinnen und Hörer, unsere Webseite contrabanda.org. Da gibt es verschiedene Aufrufe und Anregungen, auf welche Art und wie man uns unterstützen kann. Mit Unterschriften und Spenden. Contrabanda FM und Protestschreiben an die zuständige Behörde hier von der Generalitat de Catalunya, von der katalanischen Landesregierung. Ja, guten Morgen, Werner. Hallo, wie geht's? Ja, guten Morgen. Sollen wir das Maul halten oder nicht? Oder? Ja, die sollen das Maul halten. Es geht ja darum, dass bei denen angeblich niemand zuständig ist. Wir haben jetzt einen zuständigen Herrn ausfindig gemacht und mal gucken, ob man mit diesem Herrn auf eine vernünftige Art verhandeln kann. Und der zuständige Mann. Notfalls aufs Maul hauen dann. Ne? Für unsere des Deutschen nicht mächtigen Hörerinnen und Hörer möchte ich noch einmal die Situation auf Spanisch schildern. Desde hace unos días sabemos que la emisión de Contrabanda FM está en peligro. De Contrabanda FM por la FM. Desde la Subdirección General de Ordenación de Espacio de Comunicación Audiovisual de la Generalitat de Cataluña nos llegó la orden de cierre del centro emisor de Turó de Rovira, donde se encuentra la antena de la radio. Se trata de un plan integral que pretende regular las emisiones que se hacen desde el Carmelo, sin tener en cuenta la particularidad de las radios libres y no comerciales, sobre las cuales no hay ninguna legislación específica. La ley 22/2005 del 29 de diciembre, Ley Audiovisual de Cataluña, contempla la existencia de radios sin ánimo de lucro, pero no concreta el acceso a licencias. Seguir emitiendo desde el Turó, superado un plazo de 20 días desde el aviso, no supondría la imposición de una multa de más de 100.000 euros por parte de esta administración. Si esta amenaza se cumpliera, podría suponer que en muchos barrios de Barcelona no llegue la señal de ninguna radio libre, ya que se suma a las interferencias que Mola FM provoca al 96.6 de Radio Bronca y Radio Pica desde hace casi 2 años y Rock and Roll a Radio Línea 4 al 103.9. Desde sus inicios, hace más de 30 años, las radios libres catalanes han vivido cierres, sanciones de todo tipo, desplazamientos forzados del dial e interferencias tanto por parte de emisoras comerciales piratas como por emisoras legales, que emiten con una potencia mayor a la permitida. Esta es una nueva ofensiva contra las radios libres y medios alternativos en el contexto político actual de recortes sociales, económicos y de derechos. La onda represiva contra las movilizaciones que se le oponen, la falta de comunicación y transparencia desde las altas esferas y el silenciamiento de los únicos canales no dependientes del juego político y del mercado forman parte de una misma estrategia. Contrabanda FM, con su funcionamiento asambleario y autogestionado, sin subvenciones, publicidad ni patrocinios, da voz a proyectos sociales y culturales y difunde problemáticas que no tienen cobertura en los medios convencionales. En este momento participan una treintena de programas que difunden temáticas y realidades diversas con una pluralidad de perspectivas que contrasta con la estructura monolítica de la comunicación de masas. No podemos renunciar a emitir por el dial 91.4 de la FM, y por eso pedimos el apoyo de todos los colectivos, entidades y personas que han participado en las emisiones de Contrabanda FM, de todas aquellas que nos escucháis desde hace tiempo, de las que nos han descubierto hace poco y de las que aún no nos conocéis. Contrabanda FM es de todas. No nos harán callar. Stalingrad und jetzt Kiew. Geht unseren Jungs die Puste aus? Das darf diesmal nicht passieren, droht der Bundesbevollmächtigte für den totalen Wahlkontakt. Jogi Löw, 52. Er hat der Kanzlerin persönlich sein Ehrenwort gegeben, dass die Deutschen bis zum Endsieg durchhalten. Das erfuhr Junge Welt aus der Spielerkabine. Ein Sieg wird auch höchste Zeit. Die Kesselschlacht von Kursk 1943 ist da sicher der ganzen Elf noch in schlechter Erinnerung. Und das spornt an. Das ist eine satirische Schlagzeile der Internetzeitung von Junge Welt. Man sieht da die Kanzlerin Merkel, Kesselschlacht um Kiew, Junge Welt, 65 Jahre, Kesselschlacht. Man sieht die Hauptstadt der Ukraine, damals der Sowjetunion, der ukrainischen Sowjetunion. Man sieht die Hauptstadt Kiew. Man sieht die Keilformationen, die sich um Kiew bilden und die großen Armeen, die 1., 2., 3., 4., 5., 6. Armee. Generalfeldmarschall Pauli war da noch am Leben. Der hatte die 6. Armee in Richtung Osten vorgerückt und diesmal sind es halt die Jungs von Give Me Hope, Joachim Löw. Ja, Werner, du wolltest etwas sagen zum Griechenland-Spiel. Ich weiß nicht, ob du das Spiel gesehen hast. Doch, ich habe es gesehen. Und hast du dich geärgert? Die Hoffnung, ja, die Hoffnung. Sind deine antideutschen Gefühle. Aber wo dann Griechenland den Ausgleich geschossen hat, habe ich natürlich einen Luftsprung gemacht. Nur am Ende hat es wieder nichts genützt. Das Resultat war, die Deutschen haben die Griechen fertig gemacht. Zuerst auf der ökonomischen Ebene und jetzt auch im Fußball. Naja, die haben besser gespielt, ich meine, muss man ja sagen. Ne? Ja, gut. Guten Ball gespielt, flotten Ball gespielt. Ja. Aber jedenfalls, die Frage ist, diese Griechen da, jetzt nachdem die Wahlen vorbei sind, die haben jetzt eine, man muss sich das wirklich auf der Zunge zergehen lassen, was die jetzt gemacht haben in Griechenland. Eine Regierung der nationalen Rettung. Und der neue Regierungschef, dieser Samaras da von den Konservativen, der sagt jetzt, das Schlimmste ist vorüber. Gut, ich weiß nicht, woran der denkt, dieser Mensch. Vielleicht denkt er daran, dass die deutsche Wehrmacht 1944 ja wieder abgezogen ist aus Griechenland. Aber was anderes, da liegt er einfach falsch. Ne? Und zu der Situation, die sich immer laufend weiter verschärft, auch in Griechenland, wie ist die deutsche Haltung dazu? Ich will mal ein kurzes Zitat vorlesen. Deutscherseits kann da nichts unternommen werden. Wir können uns nicht übermäßig um den Hunger der Griechen kümmern. Das ist ein Unglück, mit dem auch noch andere Leute zu tun haben. Und dann geht's weiter. Vielleicht ist es gut so, gewisse Nationen müssen eben dezimiert werden. Wen hast du jetzt bitte zitiert? Aber ist noch nicht zu Ende. Ah. Aber selbst wenn es nicht so wäre, da lässt sich einfach nichts tun. Wenn die Menschheit zum Hungertod verurteilt ist, werden wir, die Deutschen und damals noch die Italiener, werden wir die Letzten sein, die sterben. Ja, das ist jetzt natürlich eine Sprache, die von früher kommt. Ne? Das war der Göring, der das damals gesagt hat, im Gespräch mit dem italienischen Außenminister. Also das Wort dezimieren wird heute natürlich dezenterweise nicht mehr benutzt, aber im Grunde, die Botschaft ist doch die gleich. Kürzen, heute heißt dezimieren kürzen und flexibilisieren. Yeah. die ich hatte, verloren sich auf Wegen. Und alle Antworten führten mich zu immer neuen Fragen. Und wie die Stille klingt, kann ich immer noch nicht sagen. Da draußen spiegelt mich, doch ich sehe mich selber nicht. Sag mir, wie weit muss ich gehen, um hinter meinen Horizont zu sehen? Wo genau schließt sich der Kreis? Wie weit muss ich gehen, bis ich's weiß? Sag mir, wie weit muss ich gehen, um hinter meinem Horizont zu sehen? Wo genau schließt sich der Kreis? Wie weit muss ich gehen, bis ich's weiß? Bis ich's weiß? Bis ich's weiß? Bis ich's weiß? Was ich sehr interessant finde, ist diese Obsession, dieser manische Zwang der Medien, Politik oder politische Modelle zu personalisieren. Im Moment werde ich ständig von irgendwelchen Leuten und von Schülern und Bekannten auf Supermerkel angesprochen. Die Merkel und du, die wissen, ich bin Deutscher, und dann werde ich praktisch als Merkel-Experte auch sehr oft und gerne angesprochen. Ich versuche mich gar nicht mehr groß dagegen zu wehren. Gestern, als ich zum Schulfest ging, unsere Schule hatte gestern ein großes Fest, da komme ich am Kiosk vorbei und sehe den Jueves. Kennst du das Satire-Magazin Jueves, Werner? Dann habe ich hier, Moment, ich zeige dir mal, Die Jueven. Die Jueven, also auf Deutsch, El Jueves, übersetzen die Die Jueven. Da haben sie Miss Spanien 2012, 2012. Alemanes, esta es vuestra casa. Man sieht die Supermerkel, die kommt mit ihrem blonden und ihrem hier sehr überproportioniert dicken Leib, tritt sie praktisch auf den Begrüßungsteppich. Der hat das Gesicht von Rajoy, der schwenkt Deutschlandfähnchen, und die sagt Gustav me felpudo und tritt praktisch dem Rajoy auf den Bienvenido-Teppich. Das ist ungefähr das Niveau an Satire. Dann gibt es in der Mitte von dieser Satirezeitschrift ein Super Merkel-Poster zum Rausnehmen. Das Super Merkel doppelseitige Poster, das muss ich dir mal zeigen, Werner, da wirst du aber umfallen. Du. Da sieht man praktisch eine Super-Merkel, Moment, die ist, das kann man nicht anders nennen, ein riesiger Fleischberg, ein schweinchenfarbener Fleischberg, so eine Art Miss Piggy, mit einem leicht angeschrumpelten Gesicht. Die hat eine Krone auf der Krone ist ein schlankes Mädel zu sehen, was sie selber natürlich nicht ist. Dann hat sie eine Schärpe um den Leib in Schwarz-Rot-Gold. Da steht Miss Spanien, Spanien 2012, 2012. Und wie gesagt, also eine überproportioniert riesenfleischige Merkel mit ihrem leicht verkniffenen Lächeln tanzt da wahrscheinlich vor der Weltpresse. Super Merkel, El Jueven, Die Jueven, die Magazin und Riskatten von Merkel. So heißt das offiziell. Das ist das Satire-Magazin Die Jueven. Ja, was soll man den Leuten sagen, wenn man auf Merkel angesprochen wird? Y la Merkel que, y vuestra Merkel, y mira tío, la Merkel, que nos hace und que nos hace. Dann sage ich immer, ja gut, ich meine, und die Fernández Kirchner, was habt ihr euch denn gemacht, wenn jetzt ein Argentinier ist? Oder die, hier, die Schürhaken von Rajoy, diese Maria Santa, was machen die alle, was machen die alle? Gut, es geht darum, welche Macht hat Merkel, welchen Einfluss hat Merkel, wem gehorcht Merkel und wer gibt Merkel eigentlich die Befehle? Kommen die aus London oder aus Washington, Merkels Befehle, oder aus Frankfurt? Woher kommen Merkels Befehle? Früher hieß es, die Kommunisten kriegen ihre Befehle aus Moskau. Na gut, unsere westlichen Politiker bekamen ihre Befehle aus Washington. Woher bekommt Merkel die Befehle, Werner? Was würdest du sagen? Ja, erstmal würde ich sagen, wie alle Politiker bekommt sie ihre Befehle eben von der Wirtschaft, von den Mächtigen der Wirtschaft, der Konzerne und immer mehr natürlich von den noch mächtigeren vom Finanzsektor. Davon hängen sie alle ab und an die haben sie sich alle verkauft und die Merkel natürlich genauso wie jeder andere Politiker auch. Ne? Wo zwar keine Befehle, direkte Befehle kommen, aber doch immer verstärkt Wünsche an sie herangetragen werden, das sind quasi alle anderen außer ihr selber, ja. Also außer ihrer eigenen Regierungsfraktion, außer der FDP, außer der SPD, den deutschen Medien und so. Außer denen wird sie doch immer mehr isoliert, ja. Das fängt an von bei Obama, das geht weiter bei Hollande, das geht jetzt weiter mit Monti und Rajoy, also der ganze Rest Europa, eigentlich vielleicht ausgenommen Finnland, Holland und Österreich noch, die die gleiche harte Linie fahren, alle wollen, dass sie eben ihre Austeritätspolitik runterfährt, suavisiert, also weniger hart durchführt. Und also ich kann sie ja nicht leiden, diese Tante da. Aber dumm ist sie nicht. Also die kann nicht so dumm sein, dass sie das nicht versteht, diese Kritik, die an sie herangetragen wird. Und ich glaube sogar, dass sie eigentlich denkt, das ist, wäre logisch, das muss ich machen, aber dass sie es nicht kann, dass sie quasi getrieben wird von den Märkten. Ja, von den Märkten vor sich hergetrieben. Da bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob es im Falle Deutschland das ist, ne? Weil die haben ja auch Angst um ihre Investitionen und wenn dieser Merkel-Kurs jetzt überall zu einer noch verschärften Rezession führt, dann machen die auch Verluste. Ja? Also ich glaube sogar, dass die eher auch zu dieser Fraktion gehören, die dafür wären, die Sache ein bisschen weniger hart durchzuziehen, um ich glaube, dass die genauso auf Hollande auch setzen und darauf, dass sich das ändert. Ne? Und also ich denke, irgendwann mal muss sie nachgeben, ne? Mit ihrem Starrkopf. Und ich meine, dann ist natürlich auch nichts gewonnen. Dann bescheißen sie uns auf der anderen Seite mit mehr Inflation. Aber wenn es so weitergeht, diese Linie, dann kann man für nichts mehr garantieren. Man erwartet von ihr ja auch die Quadratur des Kreises. Sie soll einerseits den Euro retten, andererseits die Interessen der deutschen Hochfinanz vertreten und der deutschen Banken. Dann sollen keine Euro-Bonus ausgegeben werden, Euro-Boni, weil dann würde Deutschland für die Schulden aller mithaften. Und sie soll natürlich auch die Finanzmärkte bei Laune halten und soll auch noch gleichzeitig dafür sorgen, dass in Deutschland Vollbeschäftigung ist und eine niedrige Inflationsrate. Alles Dinge, die sich gegenseitig ausschließen. Das heißt, sie soll das System retten mit Methoden, die das System immer mehr kaputt machen. Ihr eigenes System, Achtung, das System der kapitalistischen Ausbeutungslogik ist nun an Grenzen gestoßen. Wenn man mit den gleichen Rezepten weitermacht, wird das irgendwann zum absoluten Crash kommen, gegen den die Lehman-Krise und die Euro-Krise jetzt wahrscheinlich noch nur noch ein Kinderspiel waren, wenn das so weitergeht. Das heißt, die müssen schnell eine Lösung finden. Es gibt hier Krisengipfel auf Krisengipfel. Vielleicht am starkköpfigsten und am realitätsblindesten sind die spanischen Politiker. Ich habe heute kurz Auszüge, bevor ich hier ins Radio kam, auf Radio Nacional, Radio Cinco Todo Noticias, habe ich kurz ein paar Auszüge aus der Debatte gehört, die um die Rettungsmaßnahmen, die leugnen einfach, dass es eine Rettung ist, die leugnen alles, die sagen einfach, eine Kreditlinie wurde eröffnet. Sie versuchen also dem Volk auch ihren eigenen Misserfolg noch als irgendetwas ganz anderes zu verkaufen. Das ist übrigens typisch hier. Wer erinnert sich nicht, als damals die Aznar-Regierung an der Macht war und es gab dieses Schiffsunglück vor der galizischen Küste, wo Tausende und Tausende Tonnen schweres Öl in den Ozean, in den Atlantik geschwemmt wurden, an die Küste kamen, und die sprachen nur von ein paar ganz kleinen Ölfäden, die ganz sanft austreten und es wäre keine Gefahr und die Küste war versaut. So ungefähr ist das. Die Küste ist versaut, das Land ist versaut, die Banken sind wirklich versaut, verdreckt, und die sprechen von ganz kleinen Fleckchen, die man so mit ein bisschen Fleckenentferner doch ganz schnell wegmachen kann. Keine Angst, kein Grund zur Besorgnis. Ja, ich finde auch dieser Sacroy, er wird jeden Tag mehr zur Karikatur. Ja. Der ist eine Witzfigur, der Mann. Es gab ja, das war jetzt gerade letztes Wochenende, wo dann das kurz bevorstand, da dieser Beschluss mit dem, dieser, was er Kreditlinie nennt, ist das jetzt ein Rettungspaket, sind das, hat er schon überhaupt nicht sagen können, worum es sich handelt. Dann der Große hat, als großen Erfolg hat es verkauft, weil jetzt die Hilfe, diese bis zu 100.000 Euro direkt an die Banken gehen würden und eben den Staatshaushalt dann nicht belasten, was völliger Quatsch ist, weil dieser Frob, über den das laufen soll, ist ja eine staatliche Organisation. Ja, und so ist es jetzt wieder. Ne? Jetzt war gerade gestern wohl in Rom, haben sie sich da wieder vier Leute nur getroffen, die Merkel und der Hollande und der Rajoy und der Monti aus Italien. Im Prinzip alle sagen, gescheitert ist, was sie da vorhatten. Haben mal wieder über die Finanztransaktionssteuer geredet und so. Aber was passiert? Rajoy kommt wieder nach Hause und ist hochzufrieden über das Resultat von dieser Viererkonferenz in Rom. Und jetzt nächste Woche, Ende nächster Woche, ist ja der nächste große EU-Gipfel in Brüssel. Und da wird dann Europa und der Euro wieder mal gerettet. Dann wird es nochmal um dieses Paket gehen, um die bis zu 100.000, also 100 Milliarden Euro. Darum soll es nochmal gehen. Und aber es ist inzwischen klar, Spanien wird genauso ein Rettungspaket aufgedrückt bekommen wie zuerst Griechenland und dann Irland und dann Portugal. Und jetzt kommt Spain dazu, dann haben wir also die vier PIGS-Staaten dann wieder zusammen. We'll be right back. Contrabanda FM, Niemandsland 91.4. En la revista El Jueves, esta semana en los kioscos con Die Jueven, Die Magazin und Rescaten von Merkel, Miss Spanien 2012, Gustarme Felpudo, alemanes, esta es vuestra casa, Rajoy aplastado como Felpudo de Merkel. Y el jueves se pregunta, ¿son tontos de culo o se trata de algún tipo de estrategia? Y hace que nos preguntemos lo siguiente con respecto a este gobierno. Son tontos del culo. Y se ve al Rajoy explicando a sus gentes de su gobierno. Y yo le dije, cuidado Merkel, que sé dónde vives. Lo de Rajoy intentando hacerse el importante, asegurando que él fue quien presionó a la eurozona a marcar 10 grados en la escala Leonardo Dantes de patetismo. Cuidado Merkel, yo sé dónde vives. Man sieht also, se ve a Rajoy persiguiendo a la pobre Merkel, pero luego se ve la imagen de la realidad. Un pequeñísimo Rajoy con una mandíbula enorme con su barba, mandíbula y barba. ¿Por qué? ¿Quién quiere engañar? ¿Qué tipo de presión puede ejercer este hombre en sus colegas europeos? Y se dice, una gigantesca Merkel y un pequeño Rajoy. Angela, señora Merkel, que me está pisando un pie desde hace 2 horas y media. Señora Merkel. Man sieht, wie die Merkel ihm auf den Fuß tritt, merkt das aber gar nicht, sie ist elefantös riesig. La Merkel, elefantemente gigante, pisando el pie del pobre pequeño Rajoy. ¿A quién se le ocurre hacerse pasar por un estadista influyente para, a renglón seguido, salir con esto? Entonces, después de esta reunión, donde la Merkel estaba 2 horas y media pisando el pie de Rajoy, se pone delante de los micrófonos nacionales de aquí, de Radio Nacional y la prensa nacional, y dice, si no hubiéramos vivido por encima de nuestras posibilidades gastando lo que no teníamos, ahora no tendríamos que pedir prestado el dinero que no tenemos. No es un rescate, es un préstamo con unas condiciones fabulosas. ¿Y qué condiciones son estas, señor presidente? Todavía no se saben. Entonces se ve, y teniendo esto último en cuenta, cómo habría presionado Rajoy. Te lo advierto, Ángela, o me das 100.000 millones al inglés que quieras y con el plazo que te dé la gana. Y aún más importante, ¿qué argumentos ha usado para presionar? O invadimos las Islas Baleares. Also, Rajoy hat der Merkel gedroht, in Mallorca einzumarschieren mit spanischen Truppen. Am Schluss sieht man dann, Merkel serviert dem spanischen Volk einen riesigen Teller Scheiße und verkauft das als einen großen Erfolg. Er tritt vor das spanische Volk und sagt, den riesen Teller Scheiße. Aquí tienes. Hemos tenido que presionar un montón, pero por fin lo hemos conseguido. Und dann sieht man den armen kleinen Españolito de a pie, den kleinen Bürger, den spanischen Bürger. Der kriegt die Scheiße vorgesetzt. Das ist eine Satire aus dem Jueves, die Jueven von dieser Woche. Sehr lustig, sehr drastisch. Ja, das ist eigentlich, was am meisten einen ärgert. Rabia, lo que más rabia da, la frase esta, que nos dicen cada 2 por 3, hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Wir haben über unsere Verhältnisse gelebt. Besonders der Niedriglohnsektor hat über seine Verhältnisse gelebt. Wenn die das sagen, ja, uns, verstehst du? Und also jetzt haben wir das letzte Beispiel da, Rodrigo Rato, früher Präsident vom Internationalen Währungsfonds, dann Präsident hier von Caja de Madrid, jetzt bis vor kurzem Präsident von Bankia. Er wurde jetzt zurückgetreten und Jetzt muss er seine kleine bescheidene Hütte in Asturien verkaufen. Die hat er sich da bauen lassen in einer der vornehmsten Zonen von Gijón. Und also wer jetzt gerade 1 Million Euro übrig hat, der kann sofort zuschlagen. Ja? Eine richtige Ganga, Sonderangebot. Das Grundstück hat 1600 Quadratmeter, einen großen Salon auf 2 Ebenen, 6 große Zimmer mit Kleiderkammern, allerdings weniger Bäder als damals bei Isabel Preisler, der Gemahlin von dem damaligen sozialistischen Wirtschaftsminister, dem Miguel Boyer. Also Rato hat nur 6 Bäder da, aber natürlich Weinkeller und so elementare Dinge, die sind natürlich da. Und davon will er sich jetzt trennen. Warum? Die offizielle Version ist, dass er da ein wunderschönes Kupferdach sich hat drauf gemacht auf dieses Haus, und das ist aber illegal. Haben das nicht die Kupfermarder ihm schon geklaut? Ja, noch nicht. Ne. Und das Rathaus von Gijón verlangt jetzt, dass er dort Ziegel drauf tun soll. Das ist mir aber jetzt einfach zu viel und er will das verkaufen. Und aber wahrscheinlicher als der Grund mit dem Kupferdach ist ja ein ganz anderer. Der hat einfach die gleichen Probleme, ne? Wie du und ich, wie Hinz und Kunz, wie jeder hier in Spanien. Einfach Liquiditätsprobleme. Ne? Der hat ja letzte Woche angedeutet, dass er möglicherweise bereit ist, auf seine Abfindung zu verzichten, auf diese 1,2 Millionen Euro, auf die er Anspruch hat als Präsident, früher Präsident von Bankia. Und die Frage ist, wird er einen Käufer finden? Ja? Also ich kann es nicht. Hast du es? Teddy, ist gerade mal so 1 Million Euro übrig? Oder? Wenn ich die hätte, würde ich was ganz anderes damit machen, als so ein stinkendes Haus von so einem korrupten Räuber kaufen. Natürlich nicht. Ja, ich vermute auch mal, dass von unseren Hörern, also wahrscheinlich auch niemand das jetzt gerade locker hat, ne? Aber auch noch nicht mal wahrscheinlich zahlungskräftigere Leute wie die Cospedal da zum Beispiel vom Partido Popular. Die hat letztes Jahr 170.000 Euro netto verdient und ohne das Gehalt jetzt von ihrem Ehemann zu zählen, der noch mehr verdient als sie. Die haben sich ja gerade auch schon ein Häuschen gekauft in Toledo oder schon vor längerer Zeit. Das hat auch 2,3 Millionen gekostet. Aber gut, machen wir uns um Rato keine Sorgen, weil Hilfe kommt aus USA, wo wir letzte Woche gesagt haben, dass die JP Morgan, diese Investmentbank, ihren Leuten jetzt sagt, ihren besten Kunden, dass man in Europa Gewinnmargen hat, wie schon Jahrzehnte nicht mehr. Jetzt kommt Donald Trump hinterher. Der, also einer der reichsten Männer der Welt, und sagt, dass die Krise jetzt eine einzigartige Gelegenheit ist, in Europa und besonders in Spanien, da schmeißen sie dir den Boden nach, also das Gelände, Immobilien, für nichts geben sie dir alles, ja. Und von daher kann man doch annehmen, dass dann Hilfe kommt für Rato. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Radio Contrabanda, al 91.4... Frequència modulada. Samstag, 23. Juni 2012. Die vermischten Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland. Die erste Meldung kommt aus Berlin. Sitzblockierer sind Straftäter. Diese Linie verfolgte Hamburgs Innensenator Michael Neumann von der SPD am Donnerstagabend während einer Anhörung vor dem Innenausschuss. Die Fraktionen von Grünen und Linkspartei hatten verlangt, mehrere Polizeiübergriffe während einer Antifa-Demo von Anfang Juni zu untersuchen. Neumann argumentierte, dass Menschenblockaden gegen Neonazis als Gewalttaten einzustufen seien. Der Sprecher des Hamburger Bündnisses gegen Rechts, Olaf Harms, widersprach. Zitat: Wir werden auch in Zukunft die Bürger dazu aufrufen, sich mit zivilem Ungehorsam gegen die Obrigkeit aufzulehnen, wenn den Nazis der Weg gebahnt wird. Am 2. Juni hatten sich in Hamburg rund 500 Neonazis zu einem Aufmarsch versammelt. Sie wollten durch die östlichen Stadtteile Wandsbek und Eilbek ziehen. Das Bündnis gegen Rechts hatte zu friedlichen Sitzblockaden aufgerufen. Bereits um 10 Uhr morgens waren mehrere hundert gewaltlose Blockierer auf die Marschroute vorgedrungen. Statt den braunen Spuk zu diesem Zeitpunkt zu beenden, beschloss Einsatzleiter Peter Born, die Rechtsradikalen durch den südlich angrenzenden Stadtteil Hamm zu leiten, wo es zu wüsten Ausschreitungen kam. Berlin, die Linkspartei, fordert eine Volksabstimmung über den Fiskalpakt. Wenn man es ernst meint mit Europa, dann muss man das jetzt auch zur Abstimmung stellen. Das sagte Parteichefin Katja Kipping am gestrigen Freitag im ARD-Morgenmagazin. Der im Fiskalpakt und Fiskalpaket vorgesehene Schuldenabbau werde zu enormen Sozialkürzungen führen. Dieser Fiskalpakt ist sowohl aus demokratischer als auch aus sozialpolitischer Sicht ein Sargnagel für Europa, sagte Kipping. SPD und Grüne hätten sich ihre Zustimmung zu einem sehr niedrigen Preis abringen lassen. Die Vereinbarungen zur Einführung einer Finanztransaktionssteuer und zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit seien viel zu unverbindlich. Berlin. Rund ein Fünftel der Jugendlichen in Deutschland sind Bildungsverlierer. So eine der Kernaussagen des Bildungsberichts 2012, der am gestrigen Freitag in Berlin vorgestellt wurde. Laut Bericht nimmt einerseits die Zahl derer stetig zu, die das Abitur ablegen und ein Studium beginnen. Andererseits bleibe ein stabiler Sockel der Abgehängten, warnen die Autoren. 15-20% der Kinder und Jugendlichen können demnach nicht richtig lesen oder Texte verstehen, brechen die Schule oder die Lehre ab. Insbesondere Migrantenkinder seien trotz überdurchschnittlichen Aufstiegswillens weiter erheblich benachteiligt. Hamburg. Die Deutsche Telekom will einem Bericht der Financial Times Deutschland vom Freitag zufolge noch in diesem Jahr 800 Arbeitsplätze streichen. Insgesamt sollen bis 2015 1300 von 3500 Vollzeitstellen in der Bonner Konzernzentrale verschwinden. Erstmals seien auch Kündigungen nicht ausgeschlossen, da zweifelhaft sei, ob die Mischung aus Abfindungen und Altersteilzeit ausreichen werde, um alle zu versorgen. Das berichtete die Zeitung unter Berufung auf sogenannte Insider. Zum Thema Auslandseinsätze, da schreibt der Spiegel in seiner Ausgabe von dieser Woche: In der Koalition ist ein Streit über den Umfang der Parlamentsbeteiligung bei Bundeswehreinsätzen im Ausland ausgebrochen. Verteidigungsminister Thomas de Maizière von der CDU will die Zustimmungsrechte der Abgeordneten ändern, damit die Bundeswehr leichter Aufgaben mit den Verbündeten absprechen kann. Ändern heißt hier natürlich einschränken. Wenn Deutschland etwa an einer gemeinsam organisierten Luftbetankung mitmachen wolle, solle der Bundestag das bereits grundsätzlich absegnen, bevor konkrete Einsätze anstehen, so de Maizière. Eine solche Zustimmung muss auch dann für die Betankung noch gelten, wenn sich Deutschland an einem später beschlossenen Kampfeinsatz anderer Nationen selbst nicht beteiligt. Nun ja, die wollen freie Hand für alles, was überhaupt mit Angriffen auf andere Länder zu tun hat. Das Parlament müsse aber jederzeit ein Rückholrecht haben. Im Auswärtigen Amt stößt diese Idee auf wenig Gegenliebe. Die Bundeswehr ist keine Regierungsarmee, sondern eine Parlamentsarmee. Das sagt Bundesaußenminister Guido Westerwelle von der FDP. Der Parlamentsvorbehalt steht nicht zur Disposition, weil es wichtig ist, dass Auslandseinsätze der Bundeswehr breit demokratisch getragen, mindestens aber intensiv und transparent demokratisch diskutiert werden. Ja. Dann gibt es eine kleine Korruptionsaffäre, die kann man noch nicht mal Korruptionsaffäre nennen, aber wir wollen sie hier erwähnen, weil die so kurios ist. Da geht es um einen Teppich. Entwicklungsminister Dirk Nebel, der ist 49 Jahre alt von der FDP, der äußerte gegenüber dem Deutschlandradio Kultur zur Affäre um sein vom Bundesnachrichtendienst eingeflogenes Mitbringsel aus Afghanistan. Ein Teppich. Laut einer EU-Bestimmung dürfen arme Länder wie Afghanistan alle Waren außer Waffen zollfrei nach Europa ausführen. Man hat diesem Mann zum Vorwurf gemacht, dass er bei einem Kriegsbesuch im besetzten Afghanistan einen Teppich sich mitgeholt hat, im Militärflugzeug mittransportiert. Und da sagt er nun, Teppiche aus Afghanistan sind überhaupt nicht zollpflichtig. Das habe ich leider erst von meinem Anwalt erfahren. Man hatte diesem Mann da Vorwürfe gemacht. Ob er den Teppich bezahlt hat oder mit Feilschen jemandem abgehandelt hat, das wissen wir nicht. Dann haben wir hier zum Thema Regierung ein sehr, sehr, sehr sprechendes Foto. Man sieht die Kanzlerin Merkel mit ihrem Amtschef Pofalla. Und die sehen doch ziemlich trübe aus. Die gucken da sehr betrübt in die Gegend. Und da heißt es, Angela Merkels Kanzleramtschef Ronald Pofalla ist überfordert. Während die Kanzlerin immer mehr Aufgaben an sich zieht, verschreckt ihr Chefmanager mit seiner rauen Art die Koalition und stolpert von einem Fehler zum nächsten. Dann geht es um die Frage, ob man griechische Inseln kaufen soll. Das könnte anstehen. Da ist ein Hamburger Unternehmer, Farhad Vladi, der handelt seit 40 Jahren mit privaten Inseln. Der Spiegel fragt diesen Mann, Herr Vladi, werden griechische Inseln billiger? Vladi, viele Inseln werden im Moment billiger. In Zentralamerika bekommt man sie fast zum halben Preis im Vergleich zum Boom vor ein paar Jahren. Aber in Griechenland geht fast gar nichts. Wollen die Griechen nicht verkaufen? Vladi, nein. In meinem Büro liegen 40 Briefe, allesamt Angebote aus Griechenland. Es haben sich noch nie so viele Griechen bei mir gemeldet, die ihre Inseln verkaufen wollen. Aber ich sage allen, dass ich leider kaum Möglichkeiten sehe. Sind die Inseln nicht gut? Fragt der Spiegel. Sie sind wunderbar, sie liegen im Mittelmeer, das Klima ist beständig und sie sind meist nicht weit vom Festland entfernt. Es spricht viel für Griechenland. Und was spricht dann dagegen? Ausländer können keine griechischen Inseln kaufen. Das ist nicht erlaubt. Erlaubt schon, aber so gut wie unmöglich. Als Ausländer brauchen sie 32 Genehmigungen. Und 32 Genehmigungen ist natürlich eine Menge. Da muss man an 32 verschiedene Stellen laufen und überall bestechen. Und überall muss man Geldscheine in die Taschen stecken. Und irgendwann wird das zu viel und zu teuer. Die Absolution wird Ihnen verlangt. Ibrahimovic von der schwedischen Nationalelf hat sich gerade eine Insel gekauft, Werner. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast. Dieser Fußballmillionär, der hat sich eine Insel gekauft und will da, soweit ich das mitbekommen habe, so eine Art Jagdgebiet machen. Er geht gerne jagen. Das ist also das Hobby eines Fußballmillionärs 2012. Jetzt hat er ja Zeit, ne? Jetzt, nachdem Schweden ausgeschieden ist aus der Europameisterschaft. Ja klar, jetzt hat er Zeit zum Jagen. Kann er ja seinen Hobbys frönen. Und diese Geschichte da mit den griechischen Inseln, ich meine, da wird sich die Merkel schon drum kümmern, dass es in Zukunft geht, ne? Wenn man alle Staatsbetriebe verkauft und privatisiert hat, dann kann man ja mit den Inseln weitermachen. Ja, man kann dann. Gut, bleiben wir bei unseren Nachrichten. Ich bin jetzt auf die Homepage des Spiegel gegangen. Da ist die Topmeldung vom heutigen Samstag natürlich. Der DFB-Erfolg über Griechenland. Da heißt es, die Wiederentdeckung der Leichtigkeit. Was für ein glückliches Händchen. Drei neue Spieler hat Bundestrainer Löw gegen Griechenland auf den Platz geschickt. Zwei trafen. Dank des Offensivspektakels steht Deutschland nun im EM-Halbfinale. Dann sieht man ein Foto von feiernden Deutschen und ein Foto von sehr betrübt dreinblickenden griechischen Fans. Zwei junge Leute, die gucken sehr traurig. Mal wieder nicht gerettet, schreibt der Spiegel, das klingt natürlich ein bisschen höhnisch, Griechenland EM aus. Es wäre das perfekte Hoffnungszeichen in der Krise gewesen, doch es hat nicht sollen sein. Griechenland ist bei der EM ausgeschieden, ausgerechnet gegen Deutschland. Jetzt müssen sich die Griechen einem anderen Gegner stellen, das sagt der Spiegel, dem Selbstmitleid. Konjunkturprogramm für Europa, Merkel und ihre 130 Milliarden Freunde. Nun ist es vorbei mit sturem Sparen. Die vier größten Länder in der Eurozone wollen die Wirtschaft ankurbeln. 130 Milliarden Euro sollen für Wachstum sorgen. Darauf einigten sich die Regierungschefs von Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien in Rom. Doch ob das Programm zündet, ist fraglich. 3, 4, 5, 6, Zusatzzahl 7. Diese Durchsage ist ohne Gewähr. Dann gibt es immer mehr Anzeichen, dass die Türkei mittlerweile schon militärisch immer stärker engagiert ist im Krieg gegen Syrien. Die CIA, das weiß man mittlerweile, die haben es auch zugegeben, einer Meldung der Washington Post, die CIA liefert seit Monaten schon hochtechnische Waffen an die sogenannten Rebellen. Und die Türkei natürlich bildet im Süden der Türkei Truppen aus und schickt die, und Rebellen und Terroristen und was weiß ich, und schickt die natürlich über die Grenze, um da das Chaos zu sehen. Seit Freitagmorgen nun wird vor der syrischen Küste ein türkischer Militärjet vermisst. Sowohl die türkische als auch die syrische Regierung bestätigen, dass Syrien das Flugzeug abgeschossen hat. Noch immer ist unklar, ob die beiden Besatzungsmitglieder überlebt haben. Die Regierung in Ankara hat Agenturmeldungen zufolge bestätigt, dass ein türkisches Militärflugzeug von Syrien abgeschossen wurde. Das wurde am späten Freitagabend nach einer Sitzung des Sicherheitskabinetts unter Leitung von Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan mitgeteilt. Allerdings ist weiterhin unklar, weshalb der Jet so nah an der Küste Syriens flog und was mit der Besatzung geschehen ist. Weshalb er so nah an der Küste Syriens flog, können wir uns denken. Die sind im Krieg gegen Syrien. Ein Geheimkrieg, der Krieg ist nicht offiziell verkündet worden, aber der Krieg ist da. Das syrische Militär hat der Nachrichtenagentur Reuters zufolge den Abschuss bestätigt. Der Vorfall habe sich über syrischen Hoheitsgewässern ereignet. Kontrolle in einer Londoner Klinik für künstliche Befruchtung. Gelangte wertvollste Herrenmenschendaten in einen geteerten Eimer. Oh. Dann gibt es einen neuen Boom bei der Datenbrille. Guck mal, wer da ballert. Es gibt einen neuen Höhepunkt. John Carmack gilt als Veteran der Gamer-Szene. Jetzt hat sich der Schöpfer des Klassikers Doom das Thema Hardware vorgeknöpft. Mit seiner Datenbrille erreicht die virtuelle Hatz auf Dämonen eine neue Dimension in Sachen Realismus. Was die jungen Leute bisher am Bildschirm gemacht haben, nämlich Killerspiele, auf einem Knöpfchen zu drücken und ständig irgendwelche Monster und Leute und feindliche Soldaten abzuknallen, das gibt's nun mit Brille. Auf einmal bin ich drin, bewege mich durch düstere Gänge, schaue hinter jede Säule, suche die Decke ab. Plötzlich springt aus einer Ecke ein Monster, ich fahre zusammen und mache einen Schritt zurück. Dann bewege ich mit meinem Kopf, ziele mit dem Gewehr, das aus meiner Nase zu ragen scheint, und schieße auf das Monster. Die Position des Gewehrs ist tatsächlich etwas gewöhnungsbedürftig, sagt John Carmack und grinst, während er mit dem Gewirr von Kabeln, Kopfhörern und Gafferband befreit. Sonst war's gut, oder? Was für eine Frage. Ich hatte gerade das beste Spielerlebnis der Videospielmesse E3. Zum ersten Mal seit Tagen hatte ich das Gefühl, dass es tatsächlich noch Menschen gibt, für die das Spieleprogramm eine Passion ist, die etwas mit Visionen zu tun hat. John Carmack hat es geschafft, mich zu überraschen, zu überwältigen. Das Massenmedium. Das schreibt der Spiegelreporter Carsten Görig über die Daten-Killerspielbrille von dem Software- und nun auch Hardware-Spezialisten Carmack, vorgestellt auf der Spielzeugmesse. Das Massenmedium. Das Massenmedium. Das Massenmedium. Thema Kriegsspielzeug, es passt natürlich zusammen. Es gibt einen deutschen Hyperschallflieger. Das Massenmedium. Mehrfach hatte das Wetter den Experten des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, DLR, einen Strich durch die Rechnung gemacht. Doch am gestrigen Freitagabend passten die Bedingungen. Der Hyperschall-Flugkörper Chefex 2 hat seinen immer wieder verschobenen Testflug absolviert. Das Raumfahrzeug ist am Freitag planmäßig nahe Spitzbergen gelandet und hat die Wissenschaft um hunderttausende Messdaten bereichert. Das samt Rakete, 12,6 Meter hohe Geschoss, war von der nordnorwegischen Raketenbasis Andøya abgehoben. Mit dem Flug wollen das DLR und seine Partner, die Unternehmen EADS, Astrium, MT Aerospace und Boeing, sowie die Universität Stuttgart, neue Hitzeschutz- und Kühltechniken für Raumfahrzeuge testen. Der Flugkörper erreichte beim Sturz zurück auf die Erde 11-fache Schallgeschwindigkeit. Macht das Massenmedium. Mach das Massenmedium. das Massenmedium. Gut, wollen wir mal schauen, was die Taz an diesem Samstag so bringt. Auf der Taz-Homepage haben wir Deutschlands Sieg im Viertelfinale, ist die erste Information. Jetzt auch noch schön, 15 Pflichtspielsiege in Folge schaffte die deutsche Mannschaft mit dem 4:2 gegen die Griechen. Und sie spielten nicht nur effektiv, sondern auch kreativ. Dann sieht man Miroslav Klose, der springt da begeistert in die Luft. Und der kleine Lahm, Mannschaftskapitän, hinter ihm ballt die Faust vor Freude. Sie sind weiter. Dann haben wir einen Bericht über das Thema Schwule und Lesben. Schwul, lesbisch, rassistisch. Das ist ein Kommentar von einem gewissen Herrn van Dijk. Da geht es um Fundamentalisten, geben sich gern spektakulär. Natürlich hätte die Feministin Judith Butler, die Veranstalter des Berliner CSD 2010, schon bei der Einladung wissen lassen können, dass sie den ihr zugesagten Zivilcouragepreis gar nicht haben wollte. Stattdessen erklärte sie erst während der Verleihung, dass sie sich von Komplizenschaft zu Rassismus einschließlich antimuslimischem Rassismus distanzieren wolle, den sie den sie Ehrenwollenden unterstelle. Ja, es gibt in Deutschland diese Diskussion, ob, wenn man gegen die muslimische Religion etwas sagt, ob man dadurch gleich als Rassist eingestuft wird. Das heißt, wenn man den Islam kritisiert, wird man gerne als Rassist hingestellt, als Anti-Mensch, der doch die Ausländer bedrängt und die nicht in Frieden und Ruhe beten lässt. Naja, wenn das so schön und einfach wäre. Dann haben wir Feinde, die Freiheit beseitigen wollen. Innenminister Friedrich warnt vor den Salafisten. Jeder islamische Terrorist habe Kontakt zu ihnen gehabt. Die Leiter des Berliner Verfassungsschutzes warnen vor Pauschalisierungen. Schauen vertrauensvoll in die Zukunft. Liebe Freunde, der Herrscher, hebe deine Augen auf. Dann haben wir auf der Taz-Homepage hier einen Artikel, der heißt Jürgen Trittin über den Fiskalpakt. War das unverantwortlich? Der grünen Fraktionschef Jürgen Trittin verteidigt sein Ja zum Fiskalpakt in Europa gegenüber Kritikern in der eigenen Partei und äußert den Wunsch nach Neuwahlen. Ein 136 Pässe in 6 Minuten. Der spanische Nationalspieler Xavi passte über 100 Mal den Ball und landete damit einen Rekord. Ein Videoclip macht diese Leistung zum Genuss. Wir dürfen auch nicht vergessen, im Spiegel von dieser Woche gibt es einen tollen Artikel über den sympathischen Xavi Hernandez. Ich weiß nicht, ob den jemand von unseren Hörerinnen und Hörern gelesen hat, aber da heißt es unter anderem, dass Xavi praktisch im Fußball das repräsentiert, was im Leben die Intelligenz ist. Xavi wird als, ja, sagen wir mal, als der Kopf, als das Gehirn im Mittelfeld gelobt. Die Kunst der Antizipation, sagt der Spiegel, und das sagt auch Trainer Del Bosque, mache den Unterschied aus zwischen bloßer Technik und Talent. Dazu gehöre Spielintelligenz. Xavi, wahlweise als Motor, Metronom und Gehirn der spanischen Mannschaft beschrieben, löst mit unscheinbar wirkenden Bewegungen ganze Handlungsketten auf dem Spielfeld aus. Er ist eher unaufdringlich präsent und setzt die spektakulären Dribbler und Sprinter in Szene. Er beliefert sie, sie glänzen. Auf den richtigen Moment kommt es an. So findet beim FC Barcelona Lionel Messi oft schon ein wenig Unordnung in der gegnerischen Abwehr vor, wenn Xavis Ballservice kommt. Und so werden auch Andrés Iniesta und Fernando Torres im Nationalteam bedient. Mit dem Ball liegt auch gleich der Freiraum für ihre Tempoläufe bereit. Zumeist bejubelt das Publikum dann diese Spieler, die mit attraktiven Einzelaktionen begeistern. Xavi kennt anscheinend keinen Neid. Er sei ein solidarischer Spieler, das meint er. Und noch ein kleines anekdotisches Detail aus Xavis Leben. Mit 11 Jahren spielte er schon bei Barca und bekam erstmals eine Prämie. Umgerechnet 23,50 Euro nach heutigem Geld. Und was glaubst du, Werner, was er davon gekauft hat? Andere hätten sich eine Videokonsole heute gekauft oder Heftchen. Ein großes Eis zum Schlecken. Nein, ein Toaster für seine Mutter. Er kaufte seiner Mutter einen Toaster. ja, ja. Und mit 6 hat ihn der Vater bereits in seiner Fußballschule mitmachen lassen. Wenn ich eine Tochter hätte, dann würde ich den als Schwiegersohn haben wollen. Und jeder will den haben, den sympathischen kleinen Xavi Hernandez. Jo. Mit 6 hat ihn der Vater bereits in seiner Fußballschule, wie gesagt, mitmachen lassen. Und da fiel Folgendes auf. Es fiel auf, dass er als einziger kein Tor schießen wollte. Xavi blieb nah bei seinem Torwart. Wenn wir vorne den Ball verlieren, ist sonst der Torwart ganz allein, erwiderte er auf die entsprechende Frage des Vaters. Irgendwie, sagt Xavi Hernandez, habe er immer schon an die anderen gedacht. Bis er 13 war, teilte er sich mit der jüngeren Schwester ein Stockbett. Stockbett steht hier, also so ein Doppelbett, eins über dem anderen. Als der Großvater starb, zog er ins Zimmer der Großmutter. So war die Großmutter nicht so allein, meinte er. Sie habe ihn stets ermahnt, ein guter Mensch zu sein. Das erzählte er kürzlich einem Reporter von El País. Nun ja, wenn man vergleicht, ein Typ wie Xavi Hernandez und, ich nenne jetzt keine Namen, aber andere, dann freut man sich einfach, dass es solche Leute gibt und dass das keine Anekdoten sind, die irgendein Werbeteam zusammengeschrieben hat, um ihn gut aussehen zu lassen, sondern man weiß einfach, das war bestimmt auch so. Ja, also ist wirklich ein sehr sympathischer Typ, genauso wie der Iniesta vielleicht. Ne? Das Schlimme ist nur, weil die so gut spielen, steht jetzt zu befürchten, dass Spanien heute Abend gegen Frankreich gewinnt. Ne? Na hoffentlich. Und, also, ich weiß ja nicht, nach welchen Kriterien du deine Sympathien verteilst, aber ich bin in dem Fall gegen Spanien, weil wenn die wieder gewinnen, dann ist wieder hier die Hölle los, dann werden alle verrückt, dann laufen sie alle mit ihren Trikots rum und so und schreien und grölen und brüllen. Und in Deutschland ist ja die Situation genau die gleiche. Dann bricht wirklich das große Chaos aus. Und schon deshalb bin ich dagegen. Also das, weißt du noch, vor ein paar Jahren ist ja vorgekommen. Da ging das so weit, dass zum Beispiel auch die Schwester Rosalinde vom Orden der Barmherzigen Schwestern da in München, glaube ich, war das, mussten die wegen den Fußballübertragungen dann die Gebetszeiten verlegen. Ja? Also das, so weit darf es nicht gehen. Gut, ich denke, ich würde mich freuen, wenn Spanien weiterkommt natürlich. Jeder verteilt seine Sympathien nach irgendwelchen Kriterien, die man eben hat. Für mich ist Spanien einfach Fußballland. Die haben die tollste Mannschaft im Moment. Die spielen klasse Fußball, haben Spieler, die ich mag, und die sollen weiterkommen. Die Franzosen haben viele Spieler, die ich nicht mag, und auch Spieler, die ich als schmutziges Gesindel hinstellen würde. Leute, die minderjährige Prostituierte sich holen, mit solchen Leuten, glaube ich, sollte man keinen Staat machen und nicht feiern und Fähnchen schwenken. Das andere ist klar, Werner, da kannst du jede Nation nehmen und kannst sagen, ja, da tanzen sie wieder und nationalistische Orgie. Gut, gut. Fans. Die Skeptiker, yo. Ein Streben, so viel Arbeit, so viel Schweiß, viele schöne leere Worte, davon wurdest du satt. Die Erträge deiner Arbeit nahmen an, du hast keine Stadt. Wenn ihr Loser, wenn ihr Mann, wenn ihr Loser, wenn ihr Mann. Heute fährst du große Wagen an der Seite schöner Frau, doch die Angst aus alten Tagen drückt dich wie ein schwerer Traum. Niemals wieder ein Verlierer, niemals wieder ehrlich sein. Du gebrauchst wie einen Bogen, bist erfolgreich und gemein. Weil wir Loser, weil wir Mann. Weil wir Loser, weil wir scheinen, denn das kann gefährlich sein. Leute, die ganz arme scheinen, werden über Nacht zum Schwein. Heute ziehe die Worte ein, ist Freundschaft hört kein Geld auf. Niemand kann nicht wirklich bleiben, doch das nimmst du gerne auf. Wenn ihr Lust. 91.4 FM, Niemandsland. Ein freies Radio hier in Barcelona, in der gräflichen Stadt. Ein Radio ohne Kommerz, ohne Zensur, ohne Direktoren, ohne Hubschrauber, ohne Sekretäre und Sekretärinnen. Ein Radio, wo niemand kommt und sagt einem: So können Sie das aber nicht sagen, Herr Sowieso. Das geht aber nicht. Ein Radio, wo keine sprechenden Köpfe, die Talking Heads, vor den Mikrofonen sitzen und etwas verlesen, was die von sogenannten Experten ausgearbeiteten Nachrichtenagenturen weiterreichen, sondern ein Radio mit richtigen Leuten, die versuchen, das aktuelle Zeitgeschehen aus ihrer Perspektive zu schildern, nahezubringen und kritisch in Frage zu stellen. 91.4 FM. Ich muss noch einmal wiederholen, wir sind in Gefahr. Die Verwaltung der Generalitat versucht, Radio Contrabanda im Moment die Antenne abzusägen. Sie kürzen nicht nur den Sozialhaushalt, die Krankenhäuser, die Schulen, sie kürzen nicht nur den Kranken das Essen und die Betten unter dem Hintern weg, sondern sie kürzen auch den kritischen Medien ihre Antennen. Sie wollen, dass wir aufhören zu senden. Dass wir unsere Meinung und unsere Sendungen, unsere Musik und unsere Realität nicht mehr im Äther über dieser Stadt verbreiten dürfen. Das ist das Ziel, das ist die Idee. Dazu haben sie ein Gesetz gemacht. Und mit diesem Gesetz versuchen sie nun, als Säge die Antenne abzusägen. Pfui Teufel, sagen wir, wir wehren uns. Wir haben eine Kampagne in die Wege geleitet, die besteht aus vielerlei verschiedenen Dingen, die man machen kann. Man kann eine Protest-E-Mail an die zuständige Behörde senden, man kann Geld spenden und man kann aufrufen, Unterschriften zu sammeln und Contrabanda zu unterstützen. Und bald, wahrscheinlich werden wir auch zu einer Protestdemo aufrufen. Contrabanda FM 91.4 hier bei Niemandsland, beziehungsweise Niemandsland 91.4 bei Contrabanda. Zu dem Thema fällt mir Mao Zedong ein. Der hat ja gesagt, wenn der Feind uns bekämpft, dann ist das gut und nicht schlecht. Also das zeigt uns, dass wir auf der richtigen Linie sind. Aber auf dieser Ebene sind wir jetzt eben angekommen, auch diese Maßnahmen, jeden Protest abzuwürgen, finden ja sowieso täglich überall statt. Ne? Und Jetzt ist eben das wieder ein Teil von diesem Krieg, von den von oben gegen uns hier unten. Also andere Stellen, wo sich das manifestiert. In Valencia haben sie jetzt gerade wieder die Ermittlungen gegen die Polizei eingestellt, wegen diesen brutalen Polizeieinsätzen im Februar. Dieser Polizeichef, der ja die Studenten als Feind bezeichnet hat, glaube ich, ist der gleiche, auch ein von Valencia Polizei, der gleiche, der gesagt hat, in Bezug auf die Teilnehmer bei den Demonstrationen, die identifiziert wurden, aber nicht sofort festgenommen wurden, in Bezug auf diese Leute hat er gesagt, wir werden sie suchen und finden, auch wenn sie sich wie Ratten in den Kloaken verstecken. Ja, Nazi-Jargon. Ja, das ist Nazi-Jargon. Oder in Madrid war ja Mitte Mai dann, waren ja auch Demonstrationen, Kundgebungen zum einjährigen Jahrestag der Gründung des sogenannten 15M, wo dann der Plaza del Sol wieder besetzt werden sollte. Und dann mit der Idee, dort 4 Tage lang zu bleiben, dann war die Stadtverwaltung natürlich dagegen und hat es nur autorisiert, immer bis 10 Uhr abends. Und die Leute sind dann aber doch noch länger da geblieben, teilweise sogar bis 4 Uhr, 5 Uhr morgens. Und in diesem Zusammenhang haben sie 560 Leute identifiziert, also Personalien aufgenommen und so weiter. Davon kriegen jetzt haben Verfahren gekriegt, mehr als 300, Und von diesen haben sie bis jetzt schon 280 verknackt zu Multas, zu Geldbußen von je 300 Euro. Davor schon 80 Leute mit noch höheren Geldbußen bis zu 2000 Euro. Also das wäre eine andere Ebene, wo das stattfindet. Ne? Jetzt Contrabanda ist diese Ebene, jeden Protest abzudrücken, die Leute zum Schweigen zu bringen. Und es ist ja klar, wie es weitergeht. Ne? Jetzt gibt es natürlich auch diese Reaktionen auf der Straße. Ne? Nächste Woche ist zum Beispiel Metrostreik in Madrid. Da werden wir sehen, was da passiert. Diese Geschichte mit dem Streik der Metro, das könnte so, wie es aussieht, zur zweiten Front werden, die wie jetzt die Bergarbeiter in Asturien, die jetzt gerade angefangen haben mit ihrem Marsch auf Madrid Ende nächster Woche zum EU-Gipfel wird es wieder überall in allen Städten größere Protestaktionen geben. Und wie immer, wir müssen uns halt wehren. Wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt. La Subdirección General de Ordenación del Espacio de Comunicación Audiovisual ha notificado la apertura de un periodo de información previa para investigar las emisiones radiofónicas realizadas desde la zona del Turó de la Rovira en las que se encuentran ubicados nuestros equipos de emisión. Y una vez más, bajo intimidación y abuso legal, se pretende el cierre de emisiones de Contrabanda FM. Pedimos la anulación inmediata del expediente abierto por la Subdirección General de Ordenación del Espacio de Comunicación Audiovisual, que ordena el cese de la emisión de Contrabanda FM desde el Turó de la Rovira, y exigimos la concesión de títulos habilitantes que regularicen las emisiones de las radios libres de Cataluña. Consideramos grave e irresponsable esta actuación que afecta a decenas de colectivos sociales y culturales que participan en Contrabanda FM y a todos los medios libres, así como a las personas que los escuchan. Para participar en esa campaña, visita nuestra página web contrabanda.org. Ahora ves todo perfecto. werden zu Beginn des heutigen Niemandslandes ein bisschen Sommeratmosphäre gezaubert. Bleiben wir bei der Sommeratmosphäre. Hier haben wir einen schönen Wald, den haben wir ja aufgebaut im Studio. Vögelchen zwitschern, gleich werdet ihr auch Grillen hören, Eulen und die Nachtigall wird rufen. Das ist Sommer. Schauen wir 100 Jahre zurück in die Geschichte, kommen wir zu unserem historischen Rückblick. An einem 20.06. im Jahr 1900 gab es in China etwas, das nannte man allgemein den Boxeraufstand. Wenn wir heute die Nachrichten hören über Afghanistan und dann den besetzten Irak und Truppen hier und Truppen da, dann sagen die uns natürlich immer, die Truppen helfen. Deutsche Truppen helfen, wollen Demokratie aufbauen und die Kinder schützen und Wohltaten verteilen. Aber je tiefer man in die Geschichte zurückschaut, umso weniger verblümen sie ihre Worte. Da ist es nun klar, vor 112 Jahren in China, das war kein Zuckerbrot verteilen, sondern das war brutale Machtpolitik. Ende des 19. Jahrhunderts richtete sich das Interesse der Großmächte auf das noch nicht kolonialisierte China. Da gab es eine Menge zu holen und abzuschleppen. Um schrittweise die Herrschaft über China zu erlangen, hatten diese Mächte in China Häfen gepachtet. Schlau, die haben die gepachtet, also bitte kann man ja nichts gegen haben. Dazu begannen die Großmächte, das Land christlich und kulturell zu missionieren. Bald entstanden massive Konflikte zwischen China und den Kolonialmächten. Um China von der ausländischen Einflussnahme zu befreien, formierte sich der Geheimbund der Boxer. Am 20. Juni 1900 begann der Boxeraufstand, als rund 25.000 Aufständische ins Pekinger Gesandtschaftsviertel eindrangen. Da wohnten nämlich die ausländischen Machthaber, die Kolonialherren. Die Ermordung des deutschen Gesandten Clemens Freiherr von Ketteler am selben Tag veranlasste die Kolonialmächte gemeinsam vorzugehen. Eine eilig zusammengezogene Nottruppe aus, und schauen wir mal, Deutschen, Briten, Amerikanern, Russen, Japanern, Franzosen, Italienern und Österreichern, die waren also alle zusammen, konnten die Belagerung niederschlagen und insgesamt kamen während dieses Aufstandes 23.000 chinesische Christen sowie zahlreiche Ausländer ums Leben. Von den Opfern auf der anderen Seite, die chinesischen Christen, wurden dann natürlich als Racheakt ermordet von oder umgebracht oder verfolgt. Aber wie viele auf der Seite der Boxer umgebracht wurden, darüber haben wir hier zumindest im Brockhaus Geschichtskalender keine Information. Weil wir können ja nicht davon ausgehen, dass die Christen praktisch die Kolonialherren angegriffen hätten. Am 7. September 1901, und jetzt kommt was Interessantes, wurde der sogenannte Frieden von Peking geschlossen und das Boxerprotokoll unterzeichnet. Dieses verpflichtete China zu Reparationen, sicherte den Zugang zu den Botschaften und schrieb eine Sühnereise eines Mitglieds des chinesischen Kaiserhauses nach Deutschland vor. Werner, da ist also ein Mitglied des chinesischen Kaiserhauses nach Deutschland gepilgert und hat Abbitte geleistet, wie der Gang nach Canossa. Man hat sich da wohl in den Staub geworfen vor den Kaiser, hat ihm die Schuhe oder die Stiefel geküsst und hat gesagt, es tut uns leid, dass wir etwas dagegen hatten, dass sie nach China gekommen sind und unser Land mit Truppen besetzen. Kolonialherrenlogik. In einem Jazzlokal. Wir saßen beide einfach so darum. Uns faszinierte nicht nur die fantastische Musik, es stimmte auch das Ganze drumherum. Und ich fragte ihn, wollen wir aufstehen? Er sah mich an und sagte, du zuerst. Ich fragte ihn, wollen wir aufstehen? Ich liebe Jazz. Ich stand mit einem Freund in einem Jazzlokal. Wir standen neben einer schönen Frau. Erst bat sie uns um eine Zigarette, dann um Feuer. Wir standen da und dachten beide, wow. Wir holten beide ganz schnell unsere Feuerzeuge raus. Wir sahen uns an und sagten, du zuerst. Wir holten beide ganz schnell unsere Feuerzeuge raus. Ich liebe Jazz. Ich saß mit einem Freund in einem Jazzlokal. Wir saßen da mit einer schönen Frau. Wir saßen da und sprachen über Jimmy Smith. Ja, das weiß ich noch genau. Es war schon früh am Morgen, es wurde Zeit zu gehen. Wir sahen uns an und sagten, du zuerst. Es war schon früh am Morgen, es wurde Zeit zu gehen. Ich liebe Jazz. Ich ging durch die Straßen und auf einmal blieb ich stehen. Da stand ich nun allein im Dämmerlicht. Ich wollte weitergehen und der Regen fiel, aber meine Beine wollten nicht. Das eine sprach zum anderen, na geh schon los. Das andere sagte, du zuerst. Das eine sprach zum anderen, na geh schon los. Ich liebe Jazz. Schön, vielen Dank. Ja, eine wunderschöne Hommage an die Jazzmusik von Herrn niemand geringerem als Fanny van Dannen, einem unserer Lieblingsmusiker hier im Niemandsland. Jazz. Auch wir lieben Jazz. Ohne Jazz läuft im Niemandsland nichts. Jazz gibt uns praktisch den Rhythmus. Manchmal sogar für die Art, wie wir sprechen und für das, was wir bringen. Jazz. Olivia Trummer. Olivia Trummer Band von dem Album Westwind. Olivia Trummer hat ein neues Album rausgebracht. Das nennt sie selber Poesiealbum. Und da gibt es zum ersten Mal auch ein paar Texte. Da wird zum ersten Mal auch gesungen. Und wir hören da mal rein. Olivia Trummer, Poesiealbum. Hallo, ich bin Olivia Trummer. Das ist meine neue CD, Poesiealbum, auf der ich Klavier spiele und singe, und zwar Jazz mit deutschen Texten. 500 Millionen auf dem Konto, stellen die Welt mir offen, ob ich will oder nicht. Investieren, finanzieren, expandieren, wäre nun meine Pflicht. Miss Poesiealbum ist ein Quartett, da bin ich am Klavier und am Gesang. Bodek Janke am Schlagzeug, Martin Czochnowski am Kontrabass, Johannes Lauer an der Posaune. Das Poesiealbum ist jetzt meine vierte Platte mittlerweile und ich bewege mich schon ein bisschen in neue Stilistiken. Das ist schon eher ein Schritt weit in Richtung Chanson, sogar vielleicht in Richtung Kabarett. Was soll ich von diesem Riesenhaufen Knete mir bloß alles kaufen? sagen, wann stell ich dann fest, dass man mit Geld nicht alles Schöne kaufen kann? Wer beim Poesiealbum den Mops im Haferstroh erwartet, der wird nicht glücklich werden, weil in den Liedern doch eigentlich eher Beobachtungen der Welt stecken, also sowohl humorvolle und schöne Beobachtungen über die Natur, über Jahreszeiten und schöne Erlebnisse, aber auch ja, sehr ernste, sehr tiefgehende und tiefgreifende Dinge, die sich ändern müssen auf der Welt, damit wir überhaupt eine Zukunft haben. Es ist schön, in der Muttersprache zu singen für mich, und es überträgt sich auch aufs Publikum, wenn man direkt auch die Bedeutung von den kleinen Geschichten, die ich da erzähle, von dem Meer ohne Wasser, so mit den vielen Wortspielereien, oder dass man doch einfach mal verrückt sein möchte, wenn ich sowas erzähle, und ich spüre vom Publikum gleich auch eine Reaktion, das ist schon toll. Das ist eine Weiterführung der instrumentalen Musik, die ich bisher gespielt habe. Das ist eine schöne Ergänzung dazu. Ich glaube, ich bin verrückt oder zumindest meiner Zeit voraus. Ich glaube, das denken viele und ich spreche es einfach aus. Ich glaube, ich bin verrückt, es ist so spannend, ich halt kaum noch aus. Verrückt sein mir, mein Profil ist einfach aus. Poesiealbum markiert jetzt schon auch einen Schritt in die Zukunft. Da habe ich das Gefühl, dass ich da dranbleiben möchte an den Liedern, Jazzliedern sozusagen. Und ich habe auch wieder viele neue Ideen im Kopf. Das wird also eine Fortsetzung haben. Wir werden viel auf Tour sein. Ich freue mich da sehr drauf und bin mir aber auch sicher, dass ich wieder für eine Überraschung sorgen werde beim nächsten Mal. Also es kann gut sein, dass auch was ganz Unerwartetes als nächstes kommt. Da möchte ich mir meine Freiheit bewahren. Sehr sympathisch, Olivia Trummer hier in einem kleinen Selbstporträt. Olivia Trummer, Poesiealbum, die neue CD von ihr. Werner, wir müssen raus, wir müssen Tschüss sagen. Ich bringe noch einmal unsere Alarmkunja und dann müssen wir gehen. Abschließende Worte. Ja, tschüss. Hoffen wir, dass wir noch in den nächsten Tagen genug zu essen haben, weil jetzt in die Ana Botella, da diese Bürgermeisterin in Madrid, die will ja jetzt als weitere Sparmaßnahme die Müllabfuhr ja, reduzieren. Ach ja, Mensch, die kommen immer mit, es ist nicht mehr zu fassen. Und nur noch jeden zweiten Tag den Müll abführen. Und dann habe ich mir das überlegt, vielleicht ist das ja aber auch eine von ihren sozialen Maßnahmen. Vielleicht macht sie das, damit wir dann 2 Tage Zeit haben, die Container auch gründlich zu untersuchen nach Essensresten, weggeworfenen Lebensmitteln und so. Also von uns hängt es ab, ne, ob wir noch eine Zukunft haben oder nicht. Und wenn nicht, dann können wir ja immer noch Fußball gucken heute Abend, Spanien gegen Frankreich. Und es stimmt, die Spanier spielen gut, aber die beste Mannschaft Europas ist leider nicht dabei. Das ist nämlich Kamerun. Jedenfalls nach Aussagen von Marcel Reif. Ja, dann tschüss Werner, alles Gute, ne? Tschüss, schönes bis Wochenende. Nächste. Jo. Bitte bleiben Sie, meine Damen und Herren, an den UKW-Empfängern. Es gibt jetzt Agora Total, noch mehr hörenswerten Stoff hier bei Kontrabande FM. Wir sagen tschüss, adeo, adios, agur, bis nächste Woche. Yo, halten Sie die Ohren steif. Tschüss. La Subdirección General de Ordenación del SPAI de Comunicación Audiovisual ha notificado la apertura de un periodo de información previa para investigar las emisiones radiofónicas realizadas desde la zona del Turó de la Rovira en las que se encuentran ubicados nuestros equipos de emisión. Y una vez más, bajo intimidación y abuso legal, se pretende el cierre de emisiones de Contrabanda FM. Pedimos la anulación inmediata del expediente abierto por la Subdirección General de Ordenación del SPAI de Comunicación Audiovisual, que ordena el cese de la emisión de Contrabanda FM desde el Turó de la Rovira, y exigimos la concesión de títulos habilitantes que regularicen las emisiones de las radios libres de Cataluña.